Erster Saulus fand es gut, dass Stephanus getötet wurde. An diesem Tag begann eine große Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem. Alle flohen in die Gebiete Judäa und Samaria. Nur die Apostel blieben in Jerusalem. Zwei fromme Männer begruben Stephanus. Sie weinten sehr um ihn. Dritter Saulus zerstörte die Gemeinde. Er ging in die Häuser. Er schleppte Männer und Frauen weg. Er brachte sie ins Gefängnis. Vierter die Menschen, die geflohen waren, zogen umher. Sie erzählten überall die gute Nachricht von Gott. Fünfter Philippus ging in die Stadt Samaria. Dort erzählte er den Menschen von Christus. Sechster viele Menschen hörten Philippus zu. Sie sahen auch die Wunder, die er tat. Darum glaubten sie ihm alle. Siebter böse Geister verließen viele Menschen mit lautem Schrei. Viele kranke Menschen wurden gesund. Lahme konnten wieder gehen. Achter in dieser Stadt war große Freude. Neunter vorher lebte ein Mann namens Simon in der Stadt. Er war ein Zauberer. Er täuschte die Menschen in Samaria. Er sagte, er sei ein sehr wichtiger Mensch. Zehnter alle Menschen, jung und alt, folgten ihm. Sie sagten, er ist die große Kraft Gottes. Elfter sie folgten ihm, denn er täuschte sie lange mit Zauberei. Zwölfter die Menschen glaubten Philippus. Er erzählte ihnen die gute Nachricht vom Reich Gottes. Er sprach auch über Jesus Christus. Darum ließen sich Männer und Frauen taufen. Dreizehnter Simon glaubte auch. Er ließ sich taufen. Er blieb bei Philippus. Simon staunte über die großen Wunder, die er sah. Vierzehnter die Apostel in Jerusalem hörten, die Menschen in Samaria nahmen Gottes Wort an. Darum schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Fünfzehnter Petrus und Johannes gingen nach Samaria. Sie beteten für die Menschen dort. Sie sollten den Heiligen Geist bekommen. Sechzehnter der Heilige Geist war noch nicht auf sie gekommen. Sie waren nur im Namen von Jesus getauft. Siebzehnter dann legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf. Die Menschen bekamen den Heiligen Geist. Achtzehnter Simon sah, dass die Apostel den Geist gaben. Sie legten dazu die Hände auf. Darum brachte Simon ihnen Geld. Neunzehnter er sagte, gebt auch mir diese Kraft. Dann kann ich den Heiligen Geist geben, wenn ich Hände auflege. Zwanzigster Petrus sagte zu ihm, dein Geld soll mit dir verloren gehen. Du dachtest, du kannst Gottes Geschenk mit Geld kaufen. 21. Du hast keinen Anteil an dieser Sache. Dein Herz ist nicht ehrlich vor Gott. 22. Kehre um von deinem Bösen. Bitte den Herrn, dass er dir deine bösen Gedanken vergibt. 23. Ich sehe, dass du voller Bosheit und Ungerechtigkeit bist. 24. Simon antwortete, bitte betet für mich zum Herrn. Ich will nicht, dass mir etwas Schlimmes passiert. 25. Petrus und Johannes sprachen über das Wort des Herrn. Danach gingen sie zurück nach Jerusalem. Sie erzählten auch in vielen Dörfern der Samariter die gute Nachricht. 26. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus, steh auf und geh nach Süden. Geh auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza. Dieser Weg ist einsam. 27. Philippus stand auf und ging. Ein Mann aus Äthiopien kam. Er war ein wichtiger Beamter der Königin Kandake. Er verwaltete ihren ganzen Schatz. Er war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. 28. Jetzt saß er auf dem Rückweg in seinem Wagen. Er las aus dem Buch des Propheten Jesaja. 29. Der Geist Gottes sagte zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib bei ihm. 30. Philippus lief hin. Er hörte den Mann aus Jesaja lesen. Philippus fragte, verstehst du, was du liest? 31. Der Mann sagte, wie kann ich das verstehen? Niemand erklärt es mir. Er bat Philippus, in den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. 32. Der Mann las diesen Teil aus der Bibel, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt. Wie ein Lamm ist er still vor dem, der es schert. So öffnet er seinen Mund nicht. 33. Man hat ihn erniedrigt und ihm das Recht genommen. Wer kann seine Nachkommen erzählen? Denn sein Leben wird von der Erde genommen. 34. Der Beamte fragte Philippus, bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Spricht er von sich selbst oder von jemand anderem? 35. Philippus begann zu sprechen. Er erklärte ihm diesen Bibeltext. Er erzählte ihm die gute Nachricht von Jesus. 36. Als sie weiterfuhren, kamen sie zu Wasser. Der Beamte sagte, hier ist Wasser. Was hindert mich daran, getauft zu werden? 37. Philippus sagte zu ihm, wenn du von Herzen glaubst, ist es gut. Der Mann antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. 38. Der Beamte ließ den Wagen anhalten. Philippus und der Beamte stiegen zum Wasser hinab. Philippus taufte ihn. 39. Als sie aus dem Wasser kamen, nahm der Geist des Herrn Philippus weg. Der Beamte sah Philippus nicht mehr. Er reiste fröhlich weiter. 40. Philippus war dann in Azotus. Er reiste umher und erzählte die gute Nachricht. Er tat dies in allen Städten, bis er nach Caesarea kam.